Erst am ersten Tag des 12. Monats im 12. Jahr sprach der Herr erneut zu mir. Zweiter, er sagte, Menschensohn, singe ein Klagelied für den Pharao, den König von Ägypten, weil er sich wie ein Löwe verhält, obwohl er nur ein Ungeheuer im Wasser ist. 3. Gott erklärte, dass er ein großes Netz über den Pharao werfen werde, während viele Völker dabei zusehen und ihn an Land ziehen. 4. Gott wird ihn auf das freie Feld werfen, damit die Vögel und wilden Tiere der Erde von seinem Körper fressen können. 5. Er wird die Überreste des Pharaos auf die Berge bringen und die Täler mit seinem toten Körper füllen. 6. Das Blut des Pharaos wird das ganze Land tränken, sodass sogar die Bäche und Flüsse davon überlaufen werden. 7. Wenn der Pharao stirbt, wird Gott den Himmel verdunkeln, indem er die Sterne, die Sonne und den Mond mit Wolken verdeckt. 8. Wegen des Pharaos wird Gott alle Lichter am Himmel löschen, damit eine tiefe Finsternis über das ganze Land Ägypten kommt. 9. Viele Völker werden erschrecken, wenn Gott die Nachricht von der Zerstörung Ägyptens in ferne Länder bringt, die der Pharao gar nicht kennt. 10. Ganze Nationen und ihre Könige werden vor Angst zittern, während Gott sein Schwert vor ihren Augen schwingt, weil sie um ihr eigenes Leben fürchten. 11. Der Herr sagte deutlich, dass das Schwert des Königs von Babylon über Ägypten kommen wird, um es zu vernichten. 12. Grausame Soldaten werden die stolze Armee Ägyptens mit ihren Schwertern besiegen, sodass der ganze Reichtum des Landes verloren geht. 13. Gott wird auch alle Tiere an den Ufern töten, damit kein Mensch und kein Tier das Wasser der Flüsse mehr trüben kann. 14. Danach wird das Wasser in den Flüssen wieder ruhig und klar fließen, fast so wie glattes Öl, sagt der Herr. 15. Wenn Gott Ägypten in eine Wüste verwandelt und alle Bewohner bestraft, werden sie endlich erkennen, dass er der Herr ist. 16. Dieses Klagelied sollen die Frauen der anderen Völker singen, um Ägypten und seine verlorene Pracht zu trauern. 17. Am 15. Tag desselben Monats im 12. Jahr sprach der Herr wieder zu mir. 18. Er befahl mir, über die Macht Ägyptens zu klagen und sie symbolisch in die Unterwelt zu schicken, wo die anderen Toten bereit sind. 19. Hesekiel fragte den Pharao, ob er wirklich schöner als andere sei, bevor er ihn aufforderte, zu den Ungehorsamen ins Grab zu steigen. 20. Die Ägypter werden unter denen liegen, die im Krieg getötet wurden, weil das Schwert bereits gegen sie gezogen wurde. 21. In der Unterwelt werden die mächtigen Helden über den Pharao und seine Helfer sprechen, weil sie nun besiegt und tot dort liegen. 22. Dort ist auch das Volk Assur mit all seinen Soldaten, deren Gräber rundherum liegen, nachdem sie im Kampf gefallen sind. 23. Ihre Gräber befinden sich tief in der Erde, umgeben von ihren Soldaten, die früher im Land der Lebenden große Angst verbreiteten. 24. Auch das Volk Elam liegt dort mit all seinen Leuten, die durch das Schwert starben und nun ihre Schande im Totenreich tragen müssen. 25. Mann hat für Elam ein Lager unter den Toten bereitet, weil sie früher Schrecken verbreiteten, aber jetzt liegen sie besiegt im Grab. 26. Die Völker Mesech und Tubal sind ebenfalls dort, obwohl sie früher mächtig waren und nun wie alle anderen Erschlagenen im Grab liegen. 27. Sie liegen jedoch nicht bei den berühmten Helden der Vorzeit, die mit ihren Waffen und Schilden ehrenvoll begraben wurden. 28. Auch du, Pharao, wirst zerbrochen werden und bei denen liegen, die im Krieg getötet wurden und keine Ehre mehr haben. 29. Dort ist auch Edom mit seinen Königen und Fürsten, die trotz ihrer Tapferkeit nun bei den Toten in der Grube liegen. 30. Die Herrscher des Nordens und die Leute aus Sidon sind ebenfalls hinabgestiegen, obwohl sie früher stark waren und nun ihre Schande tragen. 31. Wenn der Pharao all diese Toten sieht, wird er sich vielleicht trösten, weil er und sein ganzes Heer nicht allein im Tod sind. 32. Obwohl der Pharao früher Angst verbreitete, wird er nun bei den Ungehorsamen und Erschlagenen liegen, sagt der Herr.